Einmal wirst du wieder bei mir sein, einmal wirst du wieder treu mir sein. Schenkst du mir auch heute noch keinen Blick, einmal kommst du doch zu mir zurück. Einmal wird es ganz bestimmt dir klar, dass ich doch der Allerbeste war. Suchst du auch woanders noch dein Glück, einmal kommst du doch zurück. Was immer auch geschehen mag, ich warte auf dich. Denke daran an jedem Tag, ich warte auf dich. Denke bei jedem Glockenschlag, ich warte auf dich. Denn ich lass den Glauben mir daran nicht rauben. Einmal wirst du wieder bei mir sein, einmal wirst du wieder treu mir sein. Schenkst du mir auch heute noch keinen Blick, einmal kommst du doch zurück. Ich glaube keiner Frau, die mir von Treue spricht. Ich glaube nicht daran, ich weiß, sie hält es nicht. Ich mach mir keine großen Illusionen, die niemals sich lohnen, ich täusche mich nie. Schließlich ist jedermann doch nur ein großes Kind, den jede Frau, die für ihn neues leicht gewinnt. Gehst du auf Ort, du drückst mein Herz nicht nieder, ich weiß, du kommst wieder. Ich will es bestimmt. Einmal wird es ganz bestimmt ja klar, dass ich doch der Allerbeste war. Suchst du auch woanders noch dein Glück, einmal kommst du doch zurück. Da-di-da-di-da-di-di-di-di-di-di-di-do. Da-di-da-di-da-di-di-di-di-di-di-di-do. Di-di-di-di-di-do. Da-da-da-da-da. Di-di-di-di-di-di. Da-di-di-di-do. Einmal wirst du wieder bei mir sein, einmal wirst du wieder treu mir sein. Schenkst du mir auch heute noch keinen Blick, einmal kommst du doch zurück. Einmal wirst du wieder ja bei mir sein.